Ich möchte jetzt gerne noch Frau Friedsch vorstellen. Sie studierte Kunstgeschichte, neuere Geschichte und Philosophie an der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin. Und von 2001 bis 2004 war sie Stipendiatin am Graduiertenkolleg Kodierung von Gewalt im medialen Wandel an der Humboldt-Universität zu Berlin, auch wo sie auch mit einer Arbeit über Weiblichkeitsbilder in der Kunst des Nationalsozialismus promoviert wurde. Im Anschluss war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Berliner Kunstverein und war von 2007 bis 2009 wissenschaftliche Assistentin am Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien. Seit 2009 ist sie nun Oberassistentin in Gender Studies an der Universität Zürich. Ich freue mich sehr, dass wir hier eine so kompetente Forscherin gefunden haben, deshalb, also die hier vortragen wird. Und ich möchte auch nochmal auf zwei einschlägige Bücher von ihr hinweisen, die Sie unbedingt gelesen haben müssen, natürlich. Das sind immer meine Leseempfehlungen an die Studierenden. Und zwar einmal das Buch Kulturproblem Frau, Weiblichkeitsbilder in der Kunst des Nationalsozialismus, das 2006 im Böhlau Verlag erschienen ist, sowie den gemeinsam mit Christina Herkommer herausgegebenen Sammelband Nationalsozialismus und Geschlecht zur Politisierung und Ästhetisierung von Körper, Rasse und Sexualität im Dritten Reich und nach 1945. Dieses Buch ist 2009 im Transkript Verlag erschienen. Ich freue mich jetzt auch auf den Vortrag. Ja, vielen Dank nochmal, Alexandra, für die nette Einführung und Vorstellung. Und ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich für die Einladung bedanken. Und ich freue mich wirklich sehr, hier heute referieren zu können. Ich weiß nicht, versteht man mich? Ist das Mikro an? Ist es in Ordnung? Gut. Ja, und ich werde heute in meinem Vortrag zwei Thesen versuchen zu übermitteln. Die erste These ist, dass Kunst im Nationalsozialismus sehr zentral war. Also anders als heute, wo Kunst vielleicht eher ein gesellschaftliches Randphänomen war, war Kunst im NS im Zentrum der Gesellschaft und hatte sehr zentrale Aufgaben bei der Übermittlung der Ideologie, der Rassenpropaganda. Man merkt das auch daran, dass beständig auch in Tageszeitungen über Kunst berichtet wurde. In jeder Tageszeitung wurde eigentlich Kunst dargestellt, fotografiert etc. Und deswegen ist es eben auch wichtig, wenn man sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigt, dass man auch die Kunst in den Blick nimmt, weil das eben damals so zentral war. Und die zweite These, die ich übermitteln möchte, ist, dass auch Geschlechterbilder im Nationalsozialismus einen sehr großen Stellenwert hatten und eben also sowohl im Alltag, in der Propaganda, aber auch in der Kunst eingesetzt wurden, um bestimmte Ideale nationalsozialistischer Art zu übermitteln und auch um die Ideologie zu präsentieren. Und wie diese verschiedenen Aspekte miteinander zusammenhängen, darauf möchte ich in meinem Vortrag eingehen. Und vielleicht vorab noch, der Vortrag wird ungefähr 50 Minuten dauern und wir werden dann im Anschluss eben noch die Möglichkeit für die Diskussion haben. Und vielleicht, wenn Sie möchten, können wir auch die Bilder, die ich habe einige Bilder mitgebracht, dann können wir die vielleicht auch gemeinsam nochmal anschauen und vielleicht auf Ihre Fragen dann noch eingehen. 1935 erschien im Schwarzen Chor der Wochenzeitschrift der SS ein Artikel mit dem Titel »Schönheit ist die Wahrheit selbst«. Der Autor erklärte, dass sich am künstlerischen Abbild des nackten weiblichen Körpers die Werte der Gesellschaft offenbaren würden. Ähnliche Artikel erschienen im Nationalsozialismus zuhauf. Ausgehend von dieser Beobachtung möchte ich in meinem Vortrag fragen, welche Funktionen der Kunst im Nationalsozialismus zukamen und wie diese mit Körper- und Geschlechterbildern zusammenhingen. Zunächst werde ich auf Vorläufer der nationalsozialistischen Kunst- und Rassenpolitik aus der Zeit um 1900 eingehen. Besonders in den Blick nehme ich dabei die Diskurse um die Schönheit und Natürlichkeit des weiblichen Körpers. Bei meiner Analyse stütze ich mich auf Michel Foucaults Begriffe der Biomacht, der Biopolitik und der Körpertechnologien. Im Anschluss daran werde ich auf Imaginationen über die Stellung der Frau in den 1930er Jahren eingehen. Im nächsten Schritt werde ich untersuchen, wie während des Dritten Reiches weibliche Schönheit im Vergleich zu männlicher Schönheit definiert wurde. Also wir haben auch schon in den Bildbeispielen, die Alexandra Karenzos gezeigt hat, gesehen, dass sowohl weibliche Körper als auch männliche Körper im Nationalsozialismus gezeigt wurden und eben mit ganz spezifischen Ideologien auch aufgeladen wurden. Wie formierten sich an Bildern schöner und hässlicher Körper das eigene, das andere und das Verworfene? Und welche Rolle spielte dabei die Kategorie Geschlecht? Ich komme nun zu meinem ersten Punkt, den Diskursen über die Schönheit und Natürlichkeit des weiblichen Körpers seit 1900. Um 1900 erschien eine Fülle von Publikationen über die Schönheit des weiblichen Körpers, welche den Weg in die nationalsozialistische Kunst- und Rassenpolitik ebneten. In populärwissenschaftlichen Schriften wurden Bilder eingesetzt und mit normierenden Vorstellungen über Krankheit und Gesundheit, Norm und Abweichung verbunden. Mit der zunehmenden Verbreitung von Degenerationslehren um die Jahrhundertwende wurde der ärztlichen Diagnose umfangreiche Kompetenz im gesellschaftlich-kulturellen Bereich zugesprochen. In den Argumentationen der Rassentheoretiker wurden Weiblichkeit, Schönheit und Gesundheit ebenso miteinander verknüpft wie Weiblichkeit und Degeneration. Aus der Fülle an Veröffentlichungen, die in diesem Kontext erschienen, möchte ich zwei Bücher näher besprechen, die sich nicht einen extremen Rassismus auf die Fahnen geschrieben hatten, sondern an ein breites Publikum adressiert waren. Die Rassenschönheit des Weibes von Karl-Heinrich Stratz und Wege zur Frauenschönheit von Robert Hessen. Diese gewöhnlichen zeitgenössischen Publikationen zeigen, dass Diskurse über Rasse und Schönheit damals auf breite Zustimmung stießen. Karl-Heinrich Stratz etwa richtete sein Buch an Ärzte, Künstler, Kunstfreunde und Mütter. Eine Rezension seiner Schönheit des weiblichen Körpers in der Kunst, auf der die Rassenschönheit des Weibes basierte, wurde in der damals renommierten Monatszeitschrift Kunst für alle gedruckt. Publikationen wie die Schriften von Karl-Heinrich Stratz ebneten den Weg für die Akzeptanz der nationalsozialistischen Vorstellungen von Schönheit und Gesundheit. Sie wiesen auch eine ähnliche Argumentation im Rassen- und Geschlechterdiskurs auf. In dieser Welt von Wundern formulierte Karl-Heinrich Stratz in der Einleitung seiner Rassenschönheit des Weibes, die erstmals 1901 publiziert wurde und bis 1941 stolze 22 Auflagen erlebte, Zitat, wandelt als schönste Zierde das Weib in tausenderlei Gestaltung. Es ging ihm darum, einen objektiven Maßstab zur Beurteilung rassischer Schönheit aufzustellen, denn es sei gewiss, dass, Zitat, nicht alle Menschengeschlechter gleichwertig sind, sondern durch das Maß ihrer körperlichen und geistigen Eigenschaften eine geringere oder höhere Stufe der Entwicklung einnehmen. Dasjenige Geschlecht, das im Kampf ums Dasein die meisten Erfolge errungen, sich zu einer herrschenden Stellung zwischen den anderen emporgeschwungen hat, darf auch als das Höchstentwickelte angesehen werden. Und dies Geschlecht ist unleugbar die weiße Rasse. Zitat Ende. Stratz betonte, dass bei verschiedenen niedrigstehenden Rassen überhaupt kaum von Schönheit in strengerem Sinne die Rede sein könne. Zitat Ende. Nach dieser Aussage versuchte er sich der Beantwortung der Frage zu widmen, was denn überhaupt eine Rasse sei. Er glaubte, der Lösung dieser Frage entscheidend dadurch näher gekommen zu sein, dass er nicht wie bislang üblich Männer und Frauen als Repräsentanten der Rasse untersuchte, sondern ausschließlich das weibliche Geschlecht. Die Frau repräsentiere die Gattung, Zitat, in viel reinerer Form als der Mann. Männer seien einfach zu individuell, hätten sich von der Natur zu weit entfernt, als dass sie Rasse in ihrer Reinform verkörpern könnten. Dass es bislang keine einheitliche Rassentheorie gäbe und die verschiedenen Richtungen von so vielen Widersprüchen durchsetzt seien, sei schlichtweg dem Umstand geschuldet, dass die Rassentheoretiker sich in ihrer Analyse nicht auf die Frauen beschränkt hätten. Noch einen weiteren Irrtum warf Stratz den früheren Rassentheorien vor, dass sie nicht ausreichend zwischen Volk und Rasse unterschieden hätten. Der Volkscharakter sei anerzogen, der Rassencharakter hingegen sei angeboren. Sowohl den Volks- als auch den Rassencharakter glaubte Stratz in seinem Buch an Bildern des Weiblichen darlegen zu können. Anhand von Fotografien nackter Frauen wurden vermeintlich angeborene rassische Körpermerkmale wie auch ein bestimmter sozialer Habitus gesucht und gefunden. Die Fotografien von Körpern wurden durch Fotografien von Kunstwerken ergänzt. Das griechische Volk hatte laut Stratz das höchst entwickelte künstlerische Rassenideal. Seinen vollendeten Ausdruck sah er in der medizeischen Venus. In der Projektion des Rassenideales auf die griechische Antike zeigt sich eine Parallele zu Denkweisen nationalistisch gesinnter Philosophen der Weimarer Zeit und des Nationalsozialismus, wie auch nationalsozialistischer Kunst- und Rassentheoretiker. Sein Buch schloss Stratz mit Ausführungen über die seiner Meinung nach rassisch am höchsten stehenden nordischen Völker Deutschland, Dänemark und Schweden. Den rassisch schönsten und einwandfreisten Körper sah er in einem 28-jährigen Fräulein aus Schweden verwirklicht, die wir hier sehen. Interessant an der Aufnahme ist, dass das Gesicht durch ein weißes Tuch verdeckt ist. Stratz stellte fest, Zitat, dieser Körper ist der schönste von allen, die in diesem Buche besprochen worden sind. Aber wie dies halbverschleierte Bild gibt uns die vielgestaltige Natur des Weibes stets neue Rätsel zu lösen. Zitat Ende. Die zahlreichen Typen weiblicher Schönheit vergleichend kam Stratz zu dem Schluss, dass, Zitat, eine ganz scharfe Umschreibung höchster Schönheit in mathematischer Formel sich nicht geben lässt. Diese Schlussfolgerung enthüllt den Zirkelschluss in Stratz' Argumentation. Angetreten war er mit der Behauptung, dass aufgrund der Naturnähe der Frau Rasse ausschließlich an weiblichen Körpern offenbart werden könne. Er beendet sein Buch mit der Feststellung, dass Rasse Schönheit sich nicht vollständig erklären und kategorisieren lasse, weil das Rätsel Weib eben letztlich unerklärbar sei. Auch Robert Hessen, der zweite Autor, den ich hier kurz besprechen möchte, mystifizierte weibliche Schönheit als Grundlage der Charaktereigenschaften einer Rasse und eines Volkes. Er widmete sein Buch Wege zur Frauenschönheit, das erstmals 1916 erschien, deutschen Müttern, die Töchter haben. Der Hygieniker gehe, so Hessen, mit dem Staatsmann Hand in Hand, wenn er diejenige Frauenschönheit feiert, die nicht mit ihren Trägerinnen abstirbt, sondern seinem Volk die Zukunft verbürgt. Zitat Ende. Seine Zeit sah Hessen als Ausdruck von Entartung. An der Wiedererlangung weiblicher Schönheit und Gesundheit müsse das deutsche Volk genesen. Der Feminismus sei Ausdruck des Kultur- und Rassenverfalles. Mit der Durchsetzung feministischer Lehren hätten sich die Frauen von der Aufgabe, schön und gesund zu sein, abgewandt, Haus und Herd vernachlässigt und den Kinderwunsch aufgegeben. Die Frauen davon zu überzeugen, dass es sich hierbei um einen Irrweg handle, sah Hessen als seine schwierige Verpflichtung an. Der Argwohn bleibt, bemerkte er, Zitat, dass Schönheit nur ein Köder sei, um auf dem Umwege über die Gesundheit das Frauenheer wieder zur unablässigen Volksvermehrung einzufangen. Zitat Ende. Natürlich würden Frauen, die so dächten, aber vollkommen außer Acht lassen, welchen bedeutenden Wert und welche Anerkennung Schönheit auch für das weibliche Geschlecht bereithalte. Schließlich seien die großartigsten Leistungen in Staat und Kunst auf das unstillbare Verlangen nach dem ewig Weiblichen zurückzuführen. Im Folgenden gab Hessen Beispiele für Schönheit und Gesundheit wie für den allgemeinen Werteverfall. Der Kulturverfall könne nur aufgehalten werden, wenn ursprüngliche Mädchenreinheit, Zitat, zurückerobert werde. Feindbild waren für Hessen die USA. In Amerika sei, Zitat, die Ehe ein sehr bequemer Beruf, weil die Frauen dort, zumal in Arbeiterkreisen, die Lasten der Kindeshaltung so weit wie möglich auf den Mann abgeschoben haben. Eine Gesundung der Kultur sei nur möglich, wenn feministische Ideale aufgegeben würden und die Frau zu ihrer ursprünglichen Bestimmung zurückkehre, die infolge der Industrialisierung, Durchsetzung moderner individualistischer Vorstellungen und der zunehmenden weiblichen Berufstätigkeit eine Verirrung erfahren habe. Mit der Zunahme weiblicher Gesundheit und Schönheit würden schließlich auch das deutsche Volk und die deutsche Rasse gesunden. Hessens Ausführungen waren durch Reproduktion von Gemälden historischer Frauenpersönlichkeiten und Gegenüberstellung als Ideal angesehener weiblicher Aktskulpturen aus Antike und Gegenwart mit Fotos vom Frauensport ergänzt. Also hier sehen Sie oben eine griechische Rennerin, daneben eine zeitgenössische Kugelwerferin, also eine zeitgenössische Skulptur und unten dann die Siegerin, also Weltmeisterin im Frauentennis aus dem Jahr 1912. Darüber hinaus druckte der Autor Fotografien weiblicher Körper vor und nach der Gymnastik ab, die er Veröffentlichungen von Karl-Heinrich Stratz, Bess Mensendijk und Paul Schulze-Naumburg entnahm. Also hier sehen wir links vor der Gymnastik und rechts dann eben nach der Gymnastik ist alles wieder in Ordnung. Die damals verbreitete Sichtweise des Künstlers und Literaten als Arzt, der die Kultur heilen könne, wird hier sehr deutlich. Es ist kein Zufall, dass Hessen seine Publikation »Deutsche Männer, 50 Charakterbilder« aus dem Jahr 1912 nicht illustrierte. Hier ging es ihm darum, Zitat, »Vorbilder aufzustellen, nicht zum wenigsten an die deutsche Jugend, die zum Lebenskampf antreten soll«, Zitat Ende. Er wolle dazu beitragen, den Glauben an die ungeheure Kraftentwicklung, deren die deutsche Natur in ihren stolzesten Vertretern fähig ist, zu wecken und zu stählen, damit wir dieses Erbteil positiver Leistung eindringend würdigen. Also das ist ein Zitat aus seinem Buch »Deutsche Männer«. Diese Tatkraft, die in den männlichen Charakteren übermittelt werden sollte, bedurfte im Gegensatz zur weiblichen Natur keiner Visualisierung, denn sie hatte für Hessen keinen materiell formbaren, sondern geistig formenden Charakter. In seinen Wegen zur Frauenschönheit versuchte Hessen, die traditionelle weibliche Sphäre aufzuwerten und für Frauen interessant und wichtig erscheinen zu lassen. Solche antifeministischen Publikationen, die sich, von einem Mann oder einer Frau geschrieben, an ein überwiegend weibliches Publikum richteten, wurden durch antifeministische Veröffentlichungen ergänzt, die noch stärker männerbündisch und misogyn ausgerichtet waren. Hier sind beispielsweise die Veröffentlichungen aus dem Umkreis des 1912 gegründeten Deutschen Bundes zur Bekämpfung der Frauenemanzipation zu nennen, der unter dem Slogan »Echte Männlichkeit für den Mann, echte Weiblichkeit für die Frau« antrat. Die um 1900 populären Kunst- und Körperdiskurse können mit Michel Foucaults Begriffen der Biomacht, der Biopolitik und der Körpertechnologien analysiert werden. Den Begriff der Biopolitik umschreibt Foucault als, Zitat, die Weise, in der man seit dem 18. Jahrhundert versuchte, die Probleme zu rationalisieren, die der Regierungspraxis durch die Phänomene gestellt wurden, die eine Gesamtheit von als Population konstituierten Lebewesen charakterisieren. Gesundheit, Hygiene, Geburtenziffer, Lebensdauer und Rassen. Zitat Ende. Mit der Biopolitik gewinnt das Leben als biologischer Faktor in der Geschichte an Bedeutung. In der Biopolitik gerät nicht mehr der Einzelne, sondern die gesamte Bevölkerung in den Blick der Macht. Während sich die Disziplin auf den individuellen Körper richtet, konzentriert sich die Biopolitik auf die gesamte Bevölkerung. In Sexualität und Wahrheit verbindet Foucault mit dem Begriff der Biomacht seine Antirepressionsthese. Foucault widerspricht der Repressionsthese des Sexes, wie sie etwa von Wilhelm Reich vertreten wurde. Diese enthalte unzulässige Vereinfachungen. Zwar streitet Foucault nicht ab, dass Sexualität in der Geschichte immer wieder durch Verbote und Zensur reguliert wurde, doch geht er davon aus, dass die Sexualität über Diskurse sehr viel stärker geprägt wurde als durch Verbote. Im 19. Jahrhundert kam es Foucault zufolge zur Entstehung einer regelrechten Wissenschaft über Sexualität. Als wesentliche Voraussetzung für einen veränderten Umgang mit Sexualität nennt Foucault die Entdeckung der Bevölkerung. Die statistische Analyse der Fortpflanzung markiert den Beginn der Biopolitik. Dabei geht es um die öffentliche Hygiene und die Reinheit der Rasse, unter deren Flagge sich eine umfangreiche Gesundheitspolitik etabliert. Anstaltsleiter, Ärzte, Pädagogen und Erzieher widmen sich dem Thema der Sexualität. Medizin, Biologie, Psychiatrie, Morallehre und Pädagogik klassifizieren das sexuelle Verhalten der Bevölkerung. In einem weit größeren Umfang, als es die religiöse Moral tat, kümmert sich der Staat in Wohlfahrtsprogrammen, Seelsorge und Spitälern um das leibliche Wohl der Bevölkerung. Die Sexualisierung der Diskurse umfasst weite Teile des gesellschaftlichen Lebens. Die Biomacht stellt eine regulatorische Technologie des Lebens dar, während die Macht der Disziplinen eine Technologie des Körpers verfolgt. Anhand der Sexualitäts- und Rassendiskurse aus der Zeit um 1900 lässt sich zeigen, wie Körpertechnologien und Biomacht miteinander verschmolzen. Mittels visueller Konstruktionen sollten Körper diszipliniert und geformt werden, wobei auf bevölkerungspolitische Entwicklungen Bezug genommen wurde. In einem bislang nicht geahnten Ausmaß wurde der Frauenkörper zum öffentlichen Ort. Durch die vermeintliche Natürlichkeit der Frau geriet das Weibliche besonders in den Blick der Rassentheoretiker. Am Weiblichen ließen sich rassische Werte naturalisieren. Gesundheit, Schönheit, Rasse sollten am Bild der Frau geformt werden. Ihr Bild sollte den gesundheitlichen Zustand des Volkes offenbaren. Gleichzeitig stand der Frauenkörper für die enormen Umwälzungen der Moderne. Die moderne Frau, die sich von ihrer scheinbaren Natürlichkeit unter anderem durch Berufstätigkeit entfremdet hatte, symbolisierte für die Rassen- und Kulturtheoretiker die Entfremdung der Welt insgesamt. Die vermeintliche Natürlichkeit und Formbarkeit der Frau suggerierte aber auch die Möglichkeit einer Heilung. Und wo hätte sich dies besser formulieren lassen als, wie in der Sage von Pygmalion, der sich aus Enttäuschung über die Frauen eine Gefährtin künstlerisch nach seinen Vorstellungen schafft und zum Leben erweckt, in der Kunst. Im Nationalsozialismus wurden in einem bislang nicht gekannten Ausmaß Bilder schöner Körper in Printmedien wiedergegeben. Ein Schwerpunkt lag dabei auf künstlerischen Aktdarstellungen in weiblicher und männlicher Gestalt. Ich zeige Ihnen einfach mal zwei Beispiele aus damaligen Kunstzeitschriften. Also hier haben wir ein Beispiel für eine weibliche Skulptur und hier für eine männliche. Wir haben ja vorhin auch schon Beispiele gesehen und Alexandra Karenzis hat bereits darauf hingewiesen, dass die männlichen Skulpturen dann meistens mit sehr starken Begriffen aufgeladen waren. Also hier ist es beispielsweise der Titel »Der große Künder«. Die Bilderproduktionen schöner weiblicher Körper steht in engem Kontext zu den Diskursen über weibliche Schönheit und Gesundheit seit der Jahrhundertwende. Auch die Diskurse über die Stellung der Frau in der Gesellschaft bildeten einen wesentlichen Hintergrund für die künstlerischen Reproduktionen von Weiblichkeitsbildern im Nationalsozialismus. Die Umstrukturierung der Arbeitswelt durch die Industrialisierung, Säkularisierung und Erstarkung der Frauenbewegung hatte zu einer enormen Verunsicherung der Geschlechterverhältnisse geführt. Die Stellung der Frau wurde zum zentralen Thema für alle politischen Richtungen. Während links eingestellte politische Richtungen die Frauenemanzipation meist zum Sinnbild für den Fortschritt erhoben, galt sie den rechtsgerichteten Parteien als Beispiel des Kulturverfalles. In den Diktaturen des Kommunismus und des Nationalsozialismus kam der Debatte über die Stellung der Frau eine zentrale Bedeutung zu, wie sich auch an der Bildwelt nachvollziehen lässt. Die UdSSR bemühte sich, die Frau zum Fortschrittssymbol zu erheben. In der Bildproduktion kam sie als Pilotin, erfolgreiche Industriearbeiterin Seite an Seite mit dem Mann, wie wir es hier sehen, politische Kämpferin und glückliche Mutter vor. Berufstätigkeit, Mutterschaft und persönliches Glück schienen zumindest in der Bildwelt als problemlos miteinander vereinbar. Mutterschaft wurde im Kommunismus auf ähnliche und doch andere Weise wie im Nationalsozialismus als Symbol für die Geburt der neuen Gesellschaftsordnung eingesetzt. Also hier haben wir jetzt ein Beispiel für Mutterschaft, wie es im Nationalsozialismus dargestellt wurde. Kommunismus und Nationalsozialismus übersetzen tradierte religiöse Vorstellungen in ihre eigene Ideologie. Anders als im Nationalsozialismus stand im Kommunismus jedoch keine Blut- und Bodenmentalität im Zentrum, sondern das Bild der Mutter Erde als Bild für die Einheit der Sowjetunion. Darüber hinaus stand der schöne weibliche Körper für die Natürlichkeit und Wahrheit der kommunistischen Ideologie. 1937 auf der Weltausstellung in Paris präsentierte sich der sowjetische Pavillon mit der Skulptur Industriearbeiter und Kolchosbäuerin von Vera Mukina. Mann und Frau kämpfen hier Seite an Seite für den kommunistischen Sieg. Die deutschen Kommunisten und Sozialisten würdigten die Stellung der Frau in der UdSSR. Kommunismus und Sozialismus hätten der Frau die Befreiung gebracht. Der Nationalsozialismus würde die Frau und damit den Fortschritt der Kultur versklaven. Die Nationalsozialisten, und darum habe ich jetzt diese Bilder gezeigt, machten sich die Argumentation ihrer Gegner zu eigen. Sie unterstellten ihnen auch Frauenfeindlichkeit und versuchten damit zu beweisen, dass sie rückschrittlich und kulturlos seien. Darüber hinaus arbeitete die deutsche Propaganda mit einem starken Antifeminismus. Auch an der Stellungnahme zum sowjetischen Pavillon mit der Skulptur Industriearbeiter und Kolchosbäuerin, wie wir es hier sehen, auf der Weltausstellung in Paris 1937 wird dies deutlich. Die Skulptur wurde in der NS-Propaganda scharf kritisiert, wobei insbesondere die kämpferische Körperhaltung ins Blickfeld rückte. Wie eine Furie, erklärte ein nationalsozialistischer Kunstberichterstatter, trägt sie die Brandfackel der Zerstörung aller Kultur in die Staaten aller Völker. Diese Argumentation ist in unserem Zusammenhang von besonderem Interesse. Frauen in kämpferischer Haltung kamen in der Kunst der NS-Zeit so gut wie nicht vor. Hierin unterscheidet sich der Nationalsozialismus deutlich von den demokratischen wie diktatorischen Staaten des 20. Jahrhunderts, wie auch von der politischen Ikonografie seit der Französischen Revolution, in der häufig weibliche Gestalten in kämpferischer Haltung gezeigt waren, um den Kampf für kulturelle Werte zu signalisieren. Man denke hier etwa an die Figur der Liberté und der Marianne oder auch an die amerikanische Freiheitsstatue. Wenn der Nationalsozialismus gegen solche weiblichen Figuren polemisierte, so bedeutet dies nicht, dass hier nur gegen feministische Ideale polemisiert wurde, die NS-Theoretiker da verkörpert sahen, sondern ebenfalls gegen die kulturellen Werte, die in weiblicher Gestalt visualisiert wurden. In der nationalsozialistischen Kritik am Kommunismus und Kapitalismus geriet die Frau sowohl als Opfer als auch als Täterin in den Blick. Beständig wurde argumentiert, dass die kapitalistischen und kommunistischen Staaten feministisch verseucht seien, aber auch, dass die Frau ausgebeutet, unterdrückt und benachteiligt würde. Auch die Polemik gegen das Christentum nahm eine wichtige Funktion ein. Im Dritten Reich erschien eine Fülle an Publikationen, die gegen die christliche Religion gerichtet waren. In diesen Texten kam der Beschäftigung mit der Rolle der Frau ein entscheidender Stellenwert zu. Dabei wurde nach dem beständig gleichen Schema argumentiert. Zitiert wurden frauenfeindliche Passagen aus der Bibel, denen dann scheinbar frauenfreundliche Aussprüche germanischer Autoren gegenübergestellt wurden. Ein weiteres wichtiges Thema war die Jungfräulichkeit Marias. Diese wurde als Körper-, Lebens- und Frauenfeindlichkeit ausgelegt. Demgegenüber wurde betont, dass die deutsche Frau auf natürliche Art und Weise Kinder empfangen und glücklich sein dürfe. Die Bildwelt des Dritten Reiches ist vor dem Hintergrund dieser beständigen theoretischen Auseinandersetzungen zu betrachten. Die Kunst des Nationalsozialismus, ihre schönen weiblichen und männlichen Körper, sowie das beliebte Motiv der harmonischen Einheit von Mann und Frau, wie Sie hier ein Beispiel sehen, auch von Arno Breker, bildeten gleichsam eine Antwort auf die beständige Produktion der Feindbilder. Staat und Kultur wurden während der NS-Zeit auf extreme Weise ästhetisiert und als heile Welt stilisiert. Nicht nur in Kunstzeitschriften, auch in der Tagespresse wurde unablässig über Kunst berichtet. Kunst richtete sich an jeden Einzelnen. Da beständig dieselben Bilder und Motive abgebildet wurden, ist damit zu rechnen, dass sie von den Betrachtern wiedererkannt wurden. Es wurde mit einem deutlichen Gut-Böse-Schema gearbeitet. In der Propaganda begegneten die Betrachter Bildern hässlicher, abstoßender Körper, dem Untermenschen. In der Kunst des Nationalsozialismus hingegen, die über die beständige Reproduktion in der Presse zu einem Teil des kollektiven Imaginären wurde, wurden Bilder schöner Körper gezeigt, wodurch die Identifikation des Einzelnen mit der staatlichen Ideologie erreicht werden sollte. Betrachtet man die Fülle von Diskursen seit 1900 über weibliche Schönheit, Natürlichkeit, über Gesundheit wie auch über den Stellenwert des Weiblichen in der Gesellschaft, so ist es auffallend, dass sich der Nationalsozialismus in einem für die Moderne außergewöhnlichen Maße aber nicht nur über Bilder weiblicher, sondern ebenfalls über Bilder männlicher Körper inszenierte. Einige Beispiele haben wir auch vorhin schon gesehen. Vor allen Dingen über männliche Aktskulpturen im öffentlichen Raum und deren Reproduktion in illustrierten Zeitschriften. Ich zeige Ihnen zwei Beispiele. Das ist von Arno Breker die Partei, gebaut für den Ehrenhof der Reichskanzlei in Berlin 1936. Und hier die Wehrmacht, ebenfalls von Arno Breker. Erstaunlich ist dies, weil seit dem 19. Jahrhundert politische Werte zunehmend in weiblicher Gestalt visualisiert worden waren. Die Macht männlicher Herrscher wurde ebenso wie kulturelle und politische Werte in den bürgerlichen Gesellschaften sehr häufig über weibliche Allegorien ausgedrückt. Der männliche Körper wurde zu stark mit Individualität und konkreter Macht in Verbindung gebracht, als dass er für Universalisierungen hätte stehen können. Zudem konnten über die Naturalisierung politischer Werte mit Bildern nackter Weiblichkeit erotisches Begehren und Wunschvorstellungen des männlichen Bürgers einfließen. Weshalb also inszenierte der Nationalsozialismus seine politischen Institutionen nicht nur über weibliche, sondern ebenfalls über schöne, erotische, männliche Körper, wie wir hier ein Beispiel sehen. Von der Kunstgeschichtsschreibung wurde in diesem Zusammenhang auf den Ausschluss von Frauen aus wichtigen politischen Ämtern und Funktionen hingewiesen. Die massive Inszenierung politischer Werte über männliche Körper versinnbildlichte demnach den männerbündischen, frauenfeindlichen Charakter des Nationalsozialismus. Doch diese Argumentation kann meiner Ansicht nach nur zum Teil überzeugen. Ihr widerspricht das Bestreben nationalsozialistischer Autoren, sich in der Propaganda frauenfreundlich zu geben, wie auch der Umstand, dass im Dritten Reich beständig gegen die Frauenfeindlichkeit des Kapitalismus, Kommunismus und des Christentums polemisiert wurde. Wenn es den Nationalsozialisten so wichtig war, sich hier als vermeintlich frauenfreundlich darzustellen, wieso hätten sie dann andererseits in der Kunst den Ausschluss von Frauen zur Schau stellen sollen? Bei Betrachtung der Kunst des Dritten Reiches und ihres Einsatzes in den nationalsozialistischen Diskursen drängt sich eine andere Interpretation auf. Zwar war die Repräsentation politischer Institutionen wie der Wehrmacht und der Partei, wie wir sie hier sehen, dem männlichen Akt vorbehalten, doch kamen weibliche Akte in der Skulptur wie auch in der Malerei zur Repräsentation von Wertvorstellungen vor. Von dieser Repräsentation wiederum war der männliche Akt weitgehend ausgeschlossen. Überblickt man die Kunst der NS-Zeit, so fällt auf, dass politische Institutionen und Werte wie Kraft und Stärke, aber auch Aktionen wie der Kampf in männlicher Gestalt visualisiert wurden. Hier noch ein Beispiel, der Prometheus von Josef Thorak, der dann auch in dem beigefügten Kunstbericht interpretiert wurde, also im Sinne des politischen Kampfes für die nationalsozialistische Wahrheit. Anders als in der sowjetischen Kunst der Stalinzeit trat die Frau in der Bildwelt des Nationalsozialismus nicht als Mitstreiterin des Mannes Seite an Seite mit ihm auf, sondern als Mitstreiterin des Mannes in ihrer eigenen weiblichen Sphäre. Wurden in Kunstwerken, die den Kampf zeigten, weibliche und männliche Figuren gezeigt, so erfüllten die Frauengestalten allegorische Funktion. Dies wird beispielsweise an Willy Mellers Relief Schicksalstunde deutlich. Das, so eine zeitgenössische Besprechung aus dem Jahr 1944, Zitat, dem Kampf- und Opferwillen unserer Soldaten ein schlichtes Denkmal setzt, in dem sich die besten Wesenskräfte unseres Volkes verkörpern. Der Sieg, die Heimat, die befreite Nation erschien ähnlich wie Wahrheit, Schönheit oder Anmut in weiblicher Gestalt. So hier noch ein Beispiel. Aktionen wie der Kampf, so ließen sich zusammenfassen, wurden im Dritten Reich in männlicher Gestalt verkörpert, die Wahrheit und Natürlichkeit dieses Kampfes hingegen in weiblicher Gestalt. In Artikeln und Illustrierten wurden Bilder weiblicher Anmut neben Bilder männlicher Stärke und Kampfbereitschaft gestellt. Ein Beispiel dafür ist eine Abbildung entnommen der Koralle, Wochenzeitschrift für Unterhaltung, Wissen und Lebensfreude. Links ist der Prometheus von Anno Breker zu sehen. Der griechische Gott, so heißt es in dem beigefügten Artikel. Man kann wahrscheinlich jetzt den Text nicht lesen, deswegen lese ich es Ihnen vor. Der griechische Gott, so heißt es, sei im Nationalsozialismus zum Inbegriff des Menschen geworden, der das Höchste wagt, um das Höchste zu gewinnen. Dieses Höchste wird durch die weiblichen Akte im Gemälde die vier Elemente und das Blut und die vier Temperamente, Entschuldigung, und das Blut- und Bodengemälde Deutsche Erde, das ist ganz oben zu sehen, verkörpert, das auf der Seite den meisten Raum einnimmt. Beide Gemälde stammen von Künstlern aus der Zeit des Nationalsozialismus. Der männliche Streiter in Gestalt des Prometheus erobert und verteidigt hier sozusagen die weiblich kodierte Heimat mit allen Versprechen auf Sexualität und Nachkommenschaft. In solchen Gegenüberstellungen von Kunstwerken wurde auch an die Gegenüberstellung idealer und vermeintlich falscher Kunst seit der Jahrhundertwende angeknüpft, wie sie beispielsweise in den Büchern von Karl-Heinrich Stratz oder Robert Hessen, die ich Ihnen vorgestellt habe, vorgenommen wurde. Dies wird in einer Abbildung sehr deutlich, die ebenfalls der Zeitschrift Koralle entnommen ist und die Sie hier sehen. Der Autor grenzte sich anhand der Analyse einer weiblichen Skulptur, Die sehen wir hier auf der linken Seite von den Werken des französischen Künstlers Aristide Maillol ab, der einer vergangenen Epoche angehöre. Die abgebildete weibliche Skulptur Maillols habe, Zitat, schwer lastende Körperformen. Auch die Skulpturen Gottfried Schadows, eines der bedeutendsten Vertreter des deutschen Klassizismus, die oben abgebildet ist, konnte den Autor nicht überzeugen. Er erklärte über Schadows ruhendes Mädchen, das wir hier oben sehen. Zitat, vor unserem gymnastisch geschulten Blick hält sie nicht stand. Solange diese Frau ruht, mag es noch angehen, aber wehe, wenn diese Frau leben gewönne und aufstünde. Sie hat das verhängnisvolle Hohlkreuz, das die Nervenversorgung der Beckenpartie und der Beine stört. Die Verbrennungsprozesse sind verlangsamt und verursachen die mit der naturgegebenen Schlankheit unvereinbaren Fettpolster an Hüften und Beinen. Das Rückgrat ist völlig schief und unbeweglich. Die Schultern sind nach vorne gebogen und lassen den Rücken sich krümmen, wodurch wieder überflüssige Fettpolster entstehen, die mit dem Frauentypus, den Schadow darstellen wollte, ja im Grunde genommen gar nichts zu tun haben. Zitat Ende. Demgegenüber erscheint die Skulptur der zeitgenössischen nationalsozialistischen Künstlerin Hanna Kauer, die wir rechts sehen, als Ideal. Ich zitiere wieder den Autoren. Eine moderne Frauengestalt von einer modernen Frau, der Bildhauerin Hanna Kauer, gesehen und gestaltet. Die Figur ist bereits aus dem neuen biologischen, nationalsozialistischen Gefühl herausgeformt. Sie stampft nicht mehr wie die Frauen Maillols den Boden, sondern schreitet frei über ihn hinweg. Diese Frau kann sich frei und unbekümmert, stolz und selbstverständlich bewegen. Das macht sie zu einer Frau von heute und zu einer Mutter der Frau von morgen. Zitat Ende. Propagiert wurde der sportliche weibliche Körper, ein Schluss mit Gretchen. Solche Abbildungen illustrierten wurden durch eine Fülle von Darstellungen schöner weiblicher Körper in Rassenhandbüchern oder in Büchern über die deutsche Frau, die deutsche Mutter, die Schönheit des weiblichen Körpers in der Kunst ergänzt. In diesen Publikationen wurde an frühere Texte über weibliche Schönheit, etwa von Robert Hessen, angeknüpft. Über die schönen weiblichen Körper in der Kunst wurde ein Vielfaches vermittelt. Es wurde suggeriert, dass die Schönheit und Gesundheit, die seit der Jahrhundertwende massiv von den Rassenhygienikern am Beispiel der Frau eingefordert worden war, nun erreicht sei. Die polemischen Artikel, die während des Dritten Reiches über die Unterdrückung der Frau im Christentum, Kapitalismus und Kommunismus erschienen, bildeten sozusagen die Folie für die vermeintliche Befreiung der Frau im Nationalsozialismus. Damit wurde versucht, einen Schlussstrich zu ziehen unter die Forderungen der Frauenbewegung und die massiven Umwälzungen in Bezug auf das Verhältnis der Geschlechter seit dem 19. Jahrhundert. Es wurde suggeriert, dass der Geschlechterkampf und die Verunsicherungen in der Moderne nun beendet seien. Doch die Bilder schöner Weiblichkeit standen nicht nur für die Neudefinition einer eigenen weiblichen Sphäre, sondern ebenso für die rassischen Werte, die über Bilder des Weiblichen artikuliert wurden. Seit der Jahrhundertwende war verstärkt versucht worden, Rasse über Bilder des Weiblichen zu vermitteln. An den Bildern schöner weiblicher Körper wurde im Nationalsozialismus suggeriert, dass die Umsetzung dieses Wunsches nach dem Sieg der reinen deutschen Rasse nun erreicht sei. Das Buch Das deutsche Frauenantlitz, Bildnisse aus allen Jahrhunderten deutschen Lebens von Lydia Ganzer-Gutschewski aus dem Jahr 1939, kann in diesem Sinne als Weiterführung der Publikation Wege zur Frauenschönheit von Robert Hessen von 1916 gelten. Das Vorwort von Ganzer-Gutschewskis Buch beginnt mit den Worten, die ich Ihnen vorlese. Die tiefste Wirkung der Frau wird immer unsichtbar bleiben. Sie kann nicht bewiesen werden, sondern nur gelebt. Etwas von diesem Unsichtbaren einzufangen, es aufleuchten zu lassen in der Spiegelung verschiedenster Gestalten, ist Aufgabe und Bemühung dieses Buches. Dabei handelt es sich nicht um eine Schilderung berühmter Frauen, nicht um die Einmaligkeit außergewöhnlicher Leistungen, sondern um das Aufzeigen der tieferen Gesetzmäßigkeit, die das Leben der Frau bestimmt wie ein unterirdischer Strom. Auch die großen Frauen stehen in diesem Buch nur stellvertretend für ihre unbekannten Schwestern. Zitat Ende. In diesem Zitat kommt zum Ausdruck, was den Wert der Frau bereits in der Rassentheorie von Karl Heinrich Stratz ausmachte. Karl Heinrich Stratz hatte seine Entscheidung, eine Rassentheorie ausschließlich an Bildern des weiblichen Körpers darzulegen, damit begründet, dass der männliche Körper zu individuell sei, als dass sich an ihm Rassenmerkmale wirklich beschreiben ließen. Nur der weibliche Körper sei so natürlich und wahr, dass sich an ihm die Wahrheit der Rasse offenbare. Er behauptete, dass die Widersprüchlichkeiten bisheriger Rassenlehren darauf zurückzuführen seien, dass die Theoretiker auch männliche Körper für ihre Betrachtungen herangezogen hätten. Die Argumentation, dass sich nur an Bildern des Weiblichen Rasse und Schönheit in ihrem Wesen offenbare, scheint auch bei Gottschewski auf. Diese Sichtweise wurde im Nationalsozialismus in Unmengen von Publikationen herangezogen. Auf diese Weise begegnete man der Unfähigkeit, rassische Kategorien eindeutig definieren zu können. An die Stelle von Argumenten, die sich nicht stichhaltig beweisen ließen, traten einfach Bilder, und zwar überwiegend Bilder weiblicher Körper. Wenn Gottschewski schreibt, dass die Wirkung der Frau, ich zitiere noch einmal, nicht bewiesen, sondern nur gelebt werden könne, gleicht ihre Argumentation auf frappierende Weise dem Anti-Intellektualismus in NS-Zeitschriften, in denen immer wieder betont wurde, dass Rasse nicht definiert und bewiesen werden könne, sondern ihr Wert vielmehr darin liege, dass man sie nur erleben könne. Die in ganzer Gottschewskis Buch porträtierten weiblichen Figuren werden zu Identifikationsfiguren aufgebaut. Die weibliche Sphäre wird nicht nur eingeschränkt, sondern gleichzeitig aufgewertet. Der Feminismus wird, wie auch in anderen Büchern der Autorin und auch der Zeit, als Zeichen des Kulturverfalles vor dem Nationalsozialismus dargestellt. Die Rollenzuweisung der Frau auf die Funktion als Ehefrau und Mutter bei gleichzeitiger Aufwertung der weiblichen Sphäre war kennzeichnend für den Nationalsozialismus. Für den Preis des Verzichtes der Gleichstellung sollte die deutsche Frau eine gesellschaftliche Aufwertung ihres Ansehens erfahren. Hier ist sicher ein Grund dafür zu sehen, dass der Nationalsozialismus auch für deutsche Frauen attraktiv sein konnte. In Bildern und Texten wurden die Frauen im Nationalsozialismus beständig mit dem vermeintlich hohen Wert der Frau konfrontiert. Gleichzeitig bemühten sich nationalsozialistische Autoren, das Bild von der im Dritten Reich unterdrückten Frau zu widerlegen. So hieß es etwa im Schwarzen Chor der Wochenzeitung der SS vom Mai 1940. Ich zitiere: Mit heimlichem Triumph hat man in den letzten Jahren in der Auslandspresse prophezeit, dass die deutsche Frau zur Gebärmaschine gemacht werden solle, dass der nationalsozialistische Staat nicht wünsche, dass ihre Interessen über die häuslichen vier Wände hinausreichten. Dem können wir nur ein Führerwort entgegenstellen, das den Einsatz der deutschen Frau in der Nation so festlegt. Die Bewegung kann zur Frau gar keine andere Stellung einnehmen als die der Wertschätzung als gleichberechtigte Lebensgenossin und Lebensgefährtin. Während der weibliche Tommy als Chauffeuse in Frankreich promeniert, steht die deutsche Frau am Arbeitsplatz des Mannes. Während die liebeshungrigen Damen der englischen Gesellschaft als Lockvögel für Kriegsfreiwillige dienen, kämpft die deutsche Frau in der Front aller Schaffenden mit um die Rohstofffreiheit dieses Landes und wahrt ihre Ehre und wehe dem, der sie anzugreifen wagt. Zitat Ende. Die Vorstellung, dass sich am Bild der Frau nicht nur der unsterbliche Rassekern, sondern auch der jeweilige Zustand einer Zeit verbildliche, wird auch bei Ganzer Gottschewski deutlich. Noch ein Zitat. In allem Wechsel von Zeit und Form, von Vorstellungen und Wunschbildern ist das Antlitz der Frau von einer seltsamen Zeitlosigkeit. Immer leuchtet in ihrem Gesicht etwas von der Wesenheit des Volkes, dem sie zugehört. Immer schimmert um ihr Sein der Abglanz jenes Höheren, das wir mit dem Wort Deutsch nur in Ehrfurcht umschreiben können. Zitat Ende. Solche Bilder des Weiblichen machten zweierlei möglich. Zum einen ließen sich an ihnen ein vermeintlich zeitloser Rassekern, zum anderen der Zustand der Kultur naturalisieren. Ich komme nun zu einem kleinen Resümee. Für den zeitgenössischen Betrachter ließen sich die zahlreichen männlichen Aktskulpturen, wie die Partei oder auch die Wehrmacht, die wir gesehen haben von Arno Breker, über die der nationalsozialistische Staat repräsentiert wurde, als Ausdruck von Maskulinität lesen. Damit wurde ein Anschluss hergestellt zum Antifeminismus im Kaiserreich und dem Ruf nach einem Männerbund, wie er etwa vom Deutschen Bund zur Bekämpfung der Frauenemanzipation formuliert worden war. Gleichzeitig erfuhr die misogyne Literatur, die während des Kaiserreiches und auch während der Weimarer Zeit floriert hatte, im Nationalsozialismus eine deutliche Einschränkung. Im Dritten Reich wurde gegen den Feminismus polemisiert, nicht jedoch gegen das weibliche Geschlecht als solches. Im Gegenteil versuchte man, den Feminismus dadurch zu bekämpfen, dass man die weibliche Sphäre aufwertete und auf solche Weise eine Polarisierung der Geschlechter auch für deutsche Frauen als attraktiv erscheinen ließ. Vor diesem Versuch zeugt die enorme Bildproduktion schöner weiblicher Körper im Nationalsozialismus. Einerseits suggerierten Bilder schöner Weiblichkeit das Ende des Geschlechterkampfes und das Ende kultureller Probleme der Moderne. Andererseits ließen sich an ihnen weltanschauliche und rassische Ideale naturalisieren. Der Boden hierfür wurde, das habe ich versucht zu zeigen, durch Rassentheorien seit der Jahrhundertwende bereitet, in denen Schönheit und mit Gesundheit und Rasse gleichgesetzt wurde, wobei die Zirkelschlüsse in der Argumentation über Bilder des Weiblichen, die als wahr und natürlich kodiert waren, zu verdecken gesucht wurden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus